Kinder, die sie auf der Straße aufgreifen. Professionelle Drogenhändler, vor allem arabischer Herkunft. 8 Jahre alt, 11, maximal 13. Denn unter 14 sind sie in Deutschland nicht strafmündig. So können die Behörden ihnen nichts, auch weil sie keine Papiere haben. Ziemlich ungestört also verkaufen die kindlichen Dealer Rauschgift im Auftrag ihrer Großfamilien, die den Drogenhandel organisieren. Der Rechtsstaat muss da leider draußen bleiben. Spoof, Crystal, Speedies, Football, Beanies, Java, Ice, Spank, Crap, Bomb, Shabu, nennt es wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Darum bin ich hier. Ha ha ha! always. Nein, nicht always. Leider zensiert werden. Jetzt quatsch nicht doof rum. Ich hab gesagt, Bus bauen. Aber plötzlich. Nächstes Mal werden wir groß bist. Ach genau. Hast du meine Jungs? Alles hier. Die sind besser im Knast abgehoben wie zu Hause. Scheiß auf dich. Ich scheiß auf dich und die ganze Stadt und alle, die da wohnen. Nein. nein, nein, nein, nein. Scheiß auf die Schnorrer, die dein Geld haben wollen und dich hinter deinem Rücken auslachen. Scheiß auf den Fensterputzer, der meine saubere Windschutzscheibe vorschmiert, sondern sich doch einen Job besorgen. Scheiß auf die Ficks und die Pakistanis, die wie die Bescheuerten in den Rostlauben die Avenues runterbrettern und aus jeder Pore nach Curry stinken, muss man selbst danach riechen. Terroristen in Ausbildung, fahrt gefälligst langsamer!